ven, que es mi voz mitad, ay, mi mit kvitlech, hay un erhan mitagash, no hay ni kizin, un vidir gifinde, das beides gesundes mit men, zum Beuze, un erogen, un zinnen bringt der Wumet, un Beuze, nach Heine, un Seher, kein Tachlis mit mit Leib und euch mit Nidaye mit Kopf. A Drittel dem Meie, a Drittel dem Kongressmann, gehebliche Wendfe, erwacht unser Welt mit der Hand, bewacht unser Reus und a Tironet euch. Welt in Karotte, das hab mir schon gesagt, noch ist weg und nicht helfen, nicht helfen, hajo. Und die Stadt folgt euch nun, der mit dreht sich herum, und beschreibt vom Mittag und mit dreht sich am Blut. Этот альбом – дебют Джордана Вакса в записи на идиш, но он основан на годах работы в качестве исполнителя и музыканта, многочисленных музыкальных традиций разных поколений в Миссури, Центральной Мексике, Эквадоре, Северном Нью-Мексико и Большом идиш-ланде. В настоящее время Вакс живет в Нью-Мексико, где он выступает с Лони Пином, традиционной мексиканской струнной группой, и ведет двуязычные детские программы, которые помогают семьям создать позитивный контекст вокруг языкового разнообразия. Sich abru in noch a minut, so lang gestillt werden, das heiße Blut. Sie lohnt sich uns die Augen vor euch und sagt, so handeln mit Feier und Brand. Sie brach in der Podloge, schickt uns ab von die Werde, a die linke Schicht heute nach Blut und Gedärme. Wenn mir bald ist ein zu tanzen, die Rat nicht ab dem Ganzen, und nun nehmt mich an, Paran. Mein Verschert, ich hab sich nicht gelöst, verstehen, die ganze Zeit war Gott und Leid, bist du gewesen, die Immune schön zu brachen, befreite von Betracht, es kommt dir alle rein, bis mein einzige Bescherte, bis das sie wie in der Spar. Also ich will nur dir abgesucht in dem Gedrang, hat die Sichel wie geäugt, wie vom Mal mich so gezeugt, Aroi, Zwun, Wasser und Arai, in Feier. Schleps mich mit zum Takt, ewig spiele dick und stark. Grazies, paputzt mit Blut, die mitten dem Fleisch macht. Sie gleich gilt, sie war langs. Альбом был спродюсирован Джереми Бернсом из легендарной инди-рок-группы Natural Milk Hotel. В записи альбома приняли участие Марго Леверетт, соосновательница Клизматикс, и признанный клизмерский скрипач Джейк Шульман Мент. Параллельно с этим Вакс записал полноформатный детский альбом с той же группой и позже мини-альбом с дополнительным материалом в Кишиневе с молдавским мастером Марином Буни и его ансамблем. Farane, wo steht denn ein Lied, was mit kein Mund gesungen? Was ist nicht da durch die Lunge? Was heißt vergessen, was hat kein Schulleb nicht gehabt? Was kann schweigen, wie steht? Sag, was ist der Pschat? Von der Chore bin ich mich, wenn man bleibt ewig wach. Wo schnell dem Menschen ruht, lasst ihm nicht auslaufen bei Nacht. Schlaf, je weiter dahin geht, später wird's bei du verbunden. Schaß es fort der Mann von ihm, habe kleinen Kohlen Himmel, in Reisen geht der Stille zum Erreden. Schaß es fort der Mann von ihm, habe kleinen Kohlen Лирический альбом – это остро политическая и современная работа. Каждый трек напрямую затрагивает конкретные социальные проблемы нашего времени, от изменения климата до пандемии COVID, классовой борьбы и межэтнических конфликтов. Вакс затрагивает каждую из этих тем с чувствительностью, подлинностью и эмоциональным присутствием. Wer ist wer, wer ist wer, wer steht auf uns, auf wem ist wer, wer hat das Wort, auf wem ist Sprach, Wer bekommt den Arm? Wer kriegt die Macht? Wo geht's a minute? Wo geht's seconds? Wo geht's hours? Wo geht's our attention? And who takes away our power? Who do the bees sting? And who gets the honey? Who gets a donation? And our faces on the money? Tell me, wer führt dem Weg? Wer führt dem Fahrt? Auf Hoje steht die Welt, wie nicht am Kapital. Was war er drauf? 23 Tage, wer macht sich für ein Sechen? Wer wird es kriegen? Who mends the social capital? Who doles it out to us? Who gets to take the wheel? And who gets thrown under the bus? Who compensates us with a little monetary token for the future we'd have had if they were told away and spoken for? Wer will freuen? Wer will schmerzen? Wer will Dissertatie, der nach der Konzerten? Wer hat Zeit, ein Umit zu verwandeln in etwas, was verdient, in dem mit was zu handeln? In wer wird morgen Mitglied, bringt mir sicher ein? Wer stellt euch unser Busche, verdient von unser Pein? Wer hielt uns die Rusche, verkennt sie uns im Traum? Who took away our language and who's living in our homes? Tell me, wer bin's, wer stellt ab gut, ab wem bin's Wer hat das Wort, ab wem bin's Sprach? Wer verkauft den Ort und wer gibt die Macht? Это стилистическая, широкая работа, в которой в равных долях присутствует эмоциональный инди-рок и глубоко искренние, нестареющие клезмерские мелодии, демонстрирующие уникальные голоса Левери и Шульман Мента. Эти песни легко интегрируются и создают единое целое, которое преодолевает время и место. Durch Seiten stehen wie machen wir eingehielten Stillkeit von Gott mein Euch ist aus mir Schuschten sich mit Leuten Himmel Unendelein Schatten von die Zweiten, wie soll ich gehen, Babes übermachen? Nach Gebeg und Fein, mit Umann und Thank you. ארוך בית פונדיאל ושלחתי בלוי וגלזי Джордан Вакс, скрипка, фортепиано и трехрядные аккордеоны, мандолина, гитара, вокал. Вырос в Миссури и прошел традиционное обучение у мастеров скрипки Фреда Стоункинга и Джона Уэта. Он был лидером и аккордеонистом танцевальной группе, исполняющей на идиш. А затем его работа со стилями скрипичной музыки Миссури и Нью-Мексико вдохновила его на поездки в Мексику для погружения в мексиканскую скрипку хуананга. Вакс сейчас работает в проекте «Память сообщества Манитес» в качестве архивариуса сообщества, оцифровывает и архивирует документы, звукозаписи и устные истории, связанные с музыкой Нью-Мексико. Von still kein was wackelt sich, bis es stellt sich schön auf. Wie steht nach dem Herzen, wie schwindelt im Kopf. Wie der Blatt, gedeh mich heim zu schlafen. Und die Helden von Amor sind in alle entlaufen. Von der Meiserei sind die Puste sich ein. Und Moech gibt sich unter verdämmte Chaläumes wieder spazieren in Kiech in die Scheune getragen ich ich und die Wibret der Euch wenn gut aufgerieben die Welt ist allein. An alt mode sherma un es hebt a meise vos geit mir nish da a gefang in vay nat zel spektakl in vay de dit zay da letzten sacha. Новый альбом музыкального эрудита Джордана Вакса посвящен его любви к языку идиш. Песни альбома, почти все из которых написаны Джорданом, современные. Но это также глубоко личный альбом, основанный на еврейском наследии Вакса. Mit Gerulit und Gion vei, vei, vei. Tommy gay, gay, gay. Tommy Spahn, Spahn, Spahn. Kuzman keich is chain of welcomes we wore now, dreams we've learned to live without, just another dawn, the ground we stand. Una zei ado no chado, ona hoffnung, ona zweck, ein Gehild in Gräb und Schreck, wandeln wir an uns Land an. In Jesus nun in Paz. Damit wei, wei, wei. Damit gei, gei, gei. Damit spann, spann, spann. Kos man dawn alone, always hate, hate, hate, until we can't outrun our fate, always war, war, war. Дебютный альбом Вакса своего рода возвращение на родину, возвращение к собственному наследию. После многих лет, проведенных за изучением и исполнением музыки других общин, но в конечном итоге этот альбом был бы невозможен, если бы он не потратил столько времени на изучение других культур. Песня Мотла Белкина. вышла на идиш благодаря переводу молдавского идиш-певца и активиста Фимы Черного. Вакс не просто помогает сохранить язык, он демонстрирует, что идиш – это живой, развивающийся способ выражения, способный выразить самые тонкие современные переживания. Это не фоновая музыка, это срочный, красивый документ о выживании. Санта-Фе, репорте. Джордан Вакс. Значение. 17 января 2025 года.